Abschnitt 4 von Die Entführung von Josef von Eichendorff. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ein tiefes Schweigen bedeckte nun schon alle Gründe. Nur fern im Garten war noch ein heimliches Knistern und Wispern überall zwischen den Büschen, als zöge eine Zwerghochzeit unsichtbar über die stillen Beete hin. Von Zeit zu Zeit funkelte es aus den Hecken herüber, wie Waffen oder Schmuck. Dann hörte man von der anderen Seite eine Zither schlagen, und eine schöne Männerstimme sang: »Hörst du die Gründe rufen, in Träumen halb verwacht? O, von des Schlosses Stufen steig nieder in die Nacht!« Darauf alles wieder still, nur eine Nachtigall schlug in dem blühenden Lindenbaum am Abhange. Auf einmal raschelte was. Eine schlanke Gestalt schlüpfte droben aus dem Gebüsch. Es war Diana, in ihren Jägermantel dicht verhüllt, die über den Rasen nach dem Schlosse ging. Tiefer im Garten sang es von Neuem. Die Nachtigallen schlagen, der Garten rauschet sacht, es will dir Wunder sagen, die wunderbare Nacht. Jetzt stand Diana vor der Tür des Gartenzimmers und klatschte dreimal leise in die Hand. In demselben Augenblick aber sieht sie auch schon zwei dunkle Gestalten zwischen den Bäumen vorsichtig hervortreten. »Bist du es, Robert? Und wo ist sie?« flüsterte der eine dem anderen leise zu. Sie zog sich tiefer in den Garten zurück. Da sah sie, wie die Kammerjungfer auf das verabredete Zeichen oben aus dem Hause getreten. Die eine Gestalt schien sich ihr zu nähern. Diana triumphierte schon im Herzen, als jetzt plötzlich der andere gerade auf ihren Versteck losschritt. Bei dieser unerwarteten Wendung flog sie erschrocken über den Rasenplatz den Gartenberg hinab. Seitwärts sah sie den Fremden bei ihrem Anblick rasch durch die Hecken brechen, als wollt er ihr den Vorsprung abgewinnen. Sie verdoppelte ihre Eile, schon glaubte sie unten Bekannte zwischen den Bäumen zu erblicken. Jetzt trat sie atemlos am Fuß des Berges aus dem Garten. Zu gleicher Zeit war aber auch der Fremde angelangt, und vor ihr stand Graf Gaston. Hut und Mantel waren ihr im Gebüsch entfallen. Gaston, rasch die Zither wegwerfend, blickte ihr lächelnd in die Augen. »Ihr seid der kühnste Freier, den ich jemals sah«, sagte sie nach einem Weilchen finster. Gaston küsste feurig ihre Hand, die er nicht wieder losließ. Vor ihnen aber, vom Gesträuch halb verdeckt, stand ein leichter Wagen mit vier Pferden, die Kutscher in den Sätteln, die Pferde schnaubend scharrend, alles wie ein Pfeil auf gespanntem Bogen, der eben losschnellen will. Indem aber, wie Gaston den Kutschern winkte und ihr ehrerbietig den Arm reichend sie in den Wagen heben will, sieht er, dass sie, einige Schritte zurückgetreten, mit einem Pistol nach ihm zielt. Er stutzt, sie aber lacht und feuert das Pistol in die Luft. Da, bei dem Knall und wie ein Schwarm verstörter Dohlen, brechen plötzlich seitwärts aus allen Hecken Gestalten mit Haarbeuteln, Staubmänteln und gezückten Stahldegen. Gaston erkennt sogleich mit Erstaunen die alten Gesichter aus der Residenz, alles jubelfröhlich, siegesgewiss. »Fahr zu«, ruft er da, ohne sich zu bedenken, den Kutschern zu, die nun ihre Peitschen schwingend gerade in den glänzenden Schwarm hineinjagen, der sogleich von allen Seiten lachend den Wagen umringt, um die vermeintlich Entführte daraus zu erlösen. Gaston und Diana aber standen währenddessen dicht am Bergstrom, der unter dem Garten vorüberschoss. Ein Kahn lag dort am Ufer angebunden. Der Graf, ehe Diana sich besinnt, schwingt sie hoch auf dem Arm in den Nachen, zerhaut mit seinem Hirschfänger das Tau und lenkt rasch mitten ins Fahrwasser. So flogen sie, bevor noch die am Wagen es gewahr wurden, in der entgegengesetzten Richtung pfeilschnell den Fluss hinab. Er selbst war es gewesen, den Diana am Morgen vom Lindenbaum umherspähend erblickt. Da zweifelte sie keinen Augenblick länger, dass er sein verwegenes Vorhaben in der folgenden Nacht auszuführen gedenke. Ihr Anschlag war schnell gefasst. Voll Übermut lud sie durch vertraute Boten sogleich das ganze Hoflager zu Entführung und Abendbrot herüber. Die einzeln und ohne Aufsehen eingetroffenen Hofleute wurden am Wege versteckt. Gaston in der Verwirrung und Dunkelheit sollte, statt ihrer, das verkappte Kammermädchen entführen und so vor den Augen des hervorbrechenden Hinterhalts doppelt beschämt werden. Nun aber hatte die unzeitige Liebschaft des Mädchens und Dianas eigene Unbesonnenheit im entscheidenden Augenblick plötzlich alles anders gewendet. Schon waren Schloss und Garten hinter den Fortschiffenden dämmernd versunken. Immer ferner und schwächer nur hörte man von dorther noch verworrenes Rufen, Schüsse und Hörnersignale der bestürzten Hofleute, die sich wie durch eine unbegreifliche Verzauberung auf einmal in allen Plänen gekreuzt sahen und nun die auf Gaston geladenen Witze verzweifelt gegeneinander selbst abschossen. Der Fluss indessen ging rasch durch wüsten Wald. Diana wusste recht gut, dass hier kein Haus und keine menschliche Hilfe in der Nähe war. So saß sie still am Rand des Kahnes und schaute vor sich in die Flut, die von Zeit zu Zeit in Wirbeln dunkel aufrauschte. Gaston aber, wohl fühlend, dass in dieser unerhörten Lage alle gewöhnliche Galanterie und Entschuldigung nur lächerlich und in den Wind gesprochen sei, blieb gleichfalls stumm, und so glitten sie lange Zeit schweigend zwischen stillen Wäldern und Felsgewänden durch die tiefe Einsamkeit der Nacht, während der Graf immerfort Dianas Spiegelbild im mondbeschienenen Wasser vor sich sah, als zöge eine Nixe mit ihnen neben dem Schiff. Endlich, um nur die unerträgliche Stille zu brechen, sagte er, als wäre nichts geschehen, alles hier erinnere ihn wunderbar an eine Sage seiner Heimat. Da stehe im Schlossgarten ein marmornes Frauenbild und spiegele sich in einem Weiher. Keiner wage es, in stiller Mittagszeit vorbeizugehen, denn wenn die Luft linde kräuselnd übers Wasser ginge und das Spiegelbild bewegte, da sei's, als ob es sacht seine Arme auftät. Diana, ohne ein Wort zu erwidern, fuhr unwillig mit der Hand über das Wasser, das alle Linien ihres Bildes darin durcheinanderlaufend im Mondesflimmer sich verwirrten. »Von diesem Bilde«, fuhr Gaston fort, »geht die Rede, dass es in gewissen Sommernächten, wenn alles schläft und der Vollmond wie heut über die Wälder scheint, von seinem Steine steigend durch den stillen Garten wandle. Da soll sie mit den alten Bäumen und den Wasserkünsten in fremder Sprache reden, und wer sie da zufällig erblickt, der muß in Liebesqual verderben, so schön ist die Gestalt.« »Was ist das für ein Turm dort überm Wald?« rief hier Diana, sich plötzlich aufrichtend, daß er zusammenschrak, als hätt er selbst das Marmorbild erblickt, von dem er sprach. Es waren ihre ersten Worte. Er sah sich verwundert nach allen Seiten um. Weiterhin schien sich die Schlucht zu öffnen. Durch eine Waldlichtung erblickte er wirklich schon flüchtig den Turm seines Jagdschlosses, tiefer unten den Fahrweg, der in weiten Umkreisen um das Gebirge ging. Dort hatte er seine Leute vom Schloss zum Empfange hin bestellt. Gleich darauf aber verdeckten Felsen und Bäume alles wieder, und der Fluss wandte sich von Neuem. Gaston, der das abgelegene Schloss selten besucht, kannte die Umgebung nur wenig. Er stand einen Augenblick verwirrt und wusste nicht, an welchem Ufer er landen sollte. Da bemerkt er rechts den Schimmer eines kleinen Feuers, ungewiss durch die Büsche. »Das sind sie«, dachte er und lenkte darauf hin. Der Kahn stieß hart ans Land. Indem er aber schon am Ufer das Gestrüpp auseinanderbog, um der Gräfin Platz zu schaffen, stieß diese, ehe er es hindern konnte, im Heraussteigen den Nachen weit hinter sich, der nun unwiederbringlich mit dem reißenden Strom forttrieb. Gaston sah sie überrascht an. Sie blickte funkelnd nach allen Seiten in der schönen Nacht umher. So standen sie an einem wild umzirkelten Platz, Bäume, Fels und altes Bauwerk wirr durcheinander gewachsen. Es war, wie er beim Mondlicht erkannte, eine verfallene, unbewohnte Wassermühle, hinten wie ein Schwalbennest an die hohe, unersteigliche Felsenwand gehängt, von zwei anderen Seiten vom schäumenden Fluss umgeben. Von dort, zwischen Unkraut und Gebälk, kam der Lichtschein her, den er vom Strom gesehen. Er trat eilig mit Diana in das wüste Gehöft, voll Zuversicht, die Seinigen zu treffen. Wie groß aber war sein Erstaunen, da er den Platz leer fand. Nur einzelne blaue Flämmchen zuckten noch aus der halb verloschenen Brandstätte, als wäre sie eben von Hirten verlassen worden. »Ist das Ihr Schloss?« fragte Diana höhnend. Gaston aber, der einen zerbrochenen Fensterladen im Winde klappern hörte, war schon ins Haus gegangen. Dort durch die Öffnung schauend, gewahrte er zu seinem Schrecken erst, dass er auf dem falschen Ufer gelandet. Drüben, hinter den dunklen Wipfeln, lag sein Jagdschloss im prächtigen Mondschein. Nun wusste er's auf einmal, warum Diana vorhin den Narren zurückgestoßen. In dieser Verlegenheit zog er schnell ein Pistol unter seinem Mantel hervor und feuerte es in die Nacht ab. Ein Reh fuhr soeben aus dem Dickicht. Man konnte seinen Hufschlag noch weit durch den stillen Waldgrund hören. Zugleich aber gab zu seiner großen Freude ein Schuss drüben Antwort, bald wieder einer, und drauf ein Schreien und Rufen vom Felde, das fern in den Dörfern die Hunde anschlugen. Schon glaubte er, einige der Stimmen zu erkennen und wollte eben ein zweites Pistol abschießen, als er auf einmal ein seltsames Knistern und Blinken in allen Ritzen des alten Hauses bemerkte. »Um Gottes Willen, da schlagen Flammen auf!« rief er, entsetzt hinausstürzend. Der einzige Ausgang zum Walde brannte schon lichterloh. Diana, da sie bei dem Herannahen der Signale und Stimmen keine Rettung mehr sah, hatte das Haus an allen vier Ecken angezündet. Jetzt erblickte er die Schreckliche selbst hoch auf dem hölzernen Balkon der Mühle, gerade über dem Strom. Da sie ihn gewahrte, wandte sie sich schnell herum. Es war wieder jenes Wetterleuchten des Blicks, das ihn schon einmal geblendet. »Komm nun und hol die Braut«, rief sie ihm wild durch die Nacht zu. »Das Brautgemach ist schon geschmückt, die Hochzeitsfackeln brennen.« Unterdessen aber züngelten einzelne Flammenspitzen schon hier und da durch die Fugen. Der heiße Sommer hatte alles gedörrt. Das Feuer, im Heidekraut fortlaufend, kletterte hurtig in dem trockenen Gebälk hinauf, und der Wind fasste lustig die prächtigen Lohen, und von drüben kam das Rufen und Schießen rasch immer näher und lauter, und »Hol deine Braut«, frohlockte Diana wieder dazwischen. Da, ohne hinter sich zu blicken, stürzte Gaston durch den wirbelnden Rauch die brennende Treppe hinab. »Zurück! Rühr mich nicht an!« rief ihm Diana entgegen. »Wer hieß dich mit Feuer spielen? Nun ist's zu spät. Wir beide müssen drin verderben.« Aber die Funken von den Kleidern stäubend, stand er schon droben, dicht bei ihr. Am Ufer brannte ein schlanker Tannenbaum vom Wipfel bis zum Fuß, die schöne Gestalt und die stille Gegend beleuchtend. Gaston blickte rastlos in der Verwüstung umher. Es schien keine Hilfe möglich. Die Balken stürzten rings schon krachend in die Glut zusammen, hinten die steile Felswand und unter ihnen der Strom, in dem der Brand sich grässlich spiegelte. In dem aber hatte das Feuer die dürren Wurzeln der Tanne zerfressen und, wie das Gerüst eines abgebrannten Feuerwerks allmählich verdunkelnd und sich neigend, sinkt der Baum prasselnd über den wütenden Felsbach. Da fasst Gaston, der alles ringsher scharf beachtet, plötzlich Dianas Hand, schwingt sie selbst, ehe sie sich des versieht, auf seinen Arm und, seinen Mantel um sie schlagend, mit fast übermenschlicher Gewalt trägt er die Sträubende mitten durch die Flammen über die grauenvolle Brücke, unter der der Fluss wie eine feurige Schlange dahinschoss. Jetzt hat er, aus dem furchtbaren Bezirk tretend, glücklich das jenseitige Ufer erreicht und schleudert den brennenden Mantel hinter sich in den Fluss. Diana, plötzlich Stirn und Augen enthüllt, wand sich von ihm ab in die Nacht. »Sieh mich nicht so an«, sagte sie, du verwirrst mir der Seele Grund.« Da hörte er auf einmal auch die Stimmen wieder im Felde. Mehrere Gestalten schwankten fern durch den Mondschein. Es waren seine Leute, die, der Verabredung gemäß, am Fahrweg auf ihn warteten und nun ganz erstaunt herbeieilten, da sie den Herrn auf dem Wege vom Fluss erkannten. »Zum Schloss«, rief ihnen Gaston zu, und alle Kräfte noch einmal zusammenraffend, trug er seine Beute rasch den Gartenberg hinan. Schon schimmerten rechts und links ihm altbekannte Plätze entgegen. Jetzt teilten sich die alten Bäume, und vor ihnen ernst und dunkel lag das stille Haus. Da ließ er erschöpft die Gräfin auf den steinernen Stufen vor der Schlosstür nieder. Von drüben aber beleuchtete der Brand taghell Garten und Schloss und Dianas grausame Schönheit. Gaston schüttelte sich heimlich vor Grausen. Indem waren auch die Diener, entschuldigend, fragend und erzählend, von allen Seiten herbeigekommen. Der Graf, ohne ihrer Neugierde Rede zu stehen, befahl ihnen, rasch die Türen zu öffnen und Kerzen anzuzünden. Er schien in seinem ganzen Wesen auffallend verändert, dass sie sich fast vor ihm fürchteten. Darauf der Gräfin seinen Arm reichend, indem er sie in das unterdessen geöffnete Schloss führte, sagte er mit glatter, seltsamer Kälte zu ihr, die Aufgabe sei gelöst und die wunderliche Wette entschieden. Sie möge nun ausruhen und Schloss, Garten, Diener und Wildbahn hier ganz als die ihrigen betrachten. Und so, ohne ihre Antwort abzuwarten, ließ er sie im kerzenhellen Saale allein. Draußen aber, in großer Aufregung, hieß er schnell alle Gemächer reinigen und schmücken und ordnete zu allgemeiner Verwunderung der Diener sogleich alles zu einem glänzenden Feste an. Die Jäger flüsterten mit verbissenem Lachen heimlich untereinander, der eine winkte schlau mit den Augen nach der schönen Fremden im Saale. Gaston, der es bemerkte, fasste ihn zornig an der Brust und schwor jedem den Tod, der der Gräfin drin als ihrer Herrin nicht ehrfurchtsvoll und pünktlich wie ihm selber diente. Drauf ließ er ein Pferd satteln und ritt noch dieselbe Stunde fort. Niemand wusste wohin. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Hokuspokus.